Goethe-Zertifikat A2, Modelltest 3. Hören, Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung. A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 1. Bei Radio Pop FM können Sie 50 Euro gewinnen. Sie müssen nur 3 Fragen zu Pop- und Rockmusik richtig beantworten. Und mit ein wenig Glück gehören Sie dann zu den Gewinnern. Hören Sie jeden Samstag und Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr Radio Pop FM, die beste Musik aus 3 Jahrzehnten. Haben Sie einen Musikwunsch? Rufen Sie an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Wir spielen Ihre Musik. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Bei Radio Pop FM können Sie 50 Euro gewinnen. Sie müssen nur 3 Fragen zu Pop- und Rockmusik richtig beantworten. Und mit ein wenig Glück gehören Sie dann zu den Gewinnern. Hören Sie jeden Samstag und Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr Radio Pop FM, die beste Musik aus 3 Jahrzehnten. Haben Sie einen Musikwunsch? Rufen Sie an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Wir spielen Ihre Musik. Lesen Sie jetzt Aufgabe 2. Und hier der Wetterbericht. Bald ist der Winter vorbei. Im Süden wird es schön, die Temperaturen liegen bei Sonne und Regen zwischen 10 und 15 Grad. Im Norden Deutschlands allerdings schneit es noch einmal. Hier müssen wir noch etwas auf den Frühling warten. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und hier der Wetterbericht. Bald ist der Winter vorbei. Im Süden wird es schön, die Temperaturen liegen bei Sonne und Regen zwischen 10 und 15 Grad. Im Norden Deutschlands allerdings schneit es noch einmal. Hier müssen wir noch etwas auf den Frühling warten. Lesen Sie jetzt Aufgabe 3. Hallo Lola, hier ist Anne. Geht es dir besser? Du hast vorgeschlagen, dass wir heute Abend nicht tanzen gehen, weil du krank bist. Klar, einverstanden. Ich kann aber zu dir kommen. Vielleicht brauchst du etwas. Sag mir doch Bescheid. Ich bringe dir auf jeden Fall ein tolles Buch mit, das ich gelesen habe. Vielleicht musst du ja im Bett bleiben. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Lola, hier ist Anne. Geht es dir besser? Du hast vorgeschlagen, dass wir heute Abend nicht tanzen gehen, weil du krank bist. Klar, einverstanden. Ich kann aber zu dir kommen. Vielleicht brauchst du etwas. Sag mir doch Bescheid. Ich bringe dir auf jeden Fall ein tolles Buch mit, das ich gelesen habe. Vielleicht musst du ja im Bett bleiben. Lesen Sie jetzt Aufgabe 4. Guten Tag, Frau Schneider. Sie haben doch bei uns einen Deutschkurs gebucht. Vielleicht wissen Sie es noch nicht. Wir sind umgezogen. Die Sprachschule ist jetzt in der Königsstraße 14, gegenüber vom Bahnhof. An den Kursterminen ändert sich nichts.